Kundgabe 2759. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.05.1943. Innere Betrachtungen und Selbsterkenntnis. Es beachtet der Mensch zu wenig sein Innenleben. Ansonsten er sich selbst und seine Mängel besser erkennen würde und sie zu beheben versuchte. Die Arbeit an seiner Seele setzt erst dann ein, wenn er seine Unzulänglichkeit erkennt, wenn er also bewusst strebt nach Vollendung, wenn er sich zu veredeln sucht in der Erkenntnis seiner Fehler und Schwächen. Und diese stellt er erst fest, so er sich innerlich vertieft, also sein Leben, sein Handeln und Denken einer ernsthaften Kritik unterzieht. Ist er ein Kind der Welt, dann beachtet er nur die Äußerlichkeiten. Er sieht nur seine körperliche Beschaffenheit, nicht aber die der Seele. Und sein ganzes Denken und Wollen gilt nur dem Körper und seinen Bedürfnissen. Denn die Welt tritt immer wieder mit ihren Anforderungen an den Menschen heran, denen er nun eifrig nachkommt. Und sein Innenleben tritt gänzlich in den Hintergrund. Er wird wenig oder gar nicht darüber nachdenken, wie sein Verhalten ist zu den Mitmenschen, wie seine Einstellung ist zu Gott und wie er vor sich selbst bestehen wird, so er zur Rechenschaft gezogen wird für sein Denken und Handeln. Und daher wird er auch nicht an sich selbst arbeiten. Zur bewussten Seelenarbeit gehört auch das Erkennen seiner selbst. Schonungslos muss der Mensch an sich selbst Kritik üben. Er darf keine Fehler und Schwächen übersehen. Er muss den festen Willen haben, sich fortschrittlich zu entwickeln. Er darf nicht zufrieden sein mit sich, sondern er muss stets und ständig nach Vollkommenheit trachten. Und um das alles zu wollen, muss er von seinem Unwert, von seiner Unzulänglichkeit überzeugt sein, was aber erst die Folge des inneren Selbstbeschauens ist. Gegen sich selbst ist der Mensch zumeist ehrlich, so wie er überhaupt sich selbst einer Prüfung unterzieht. Und dieses innere, unbeeinflusste Denken bringt erst ein klares Urteil über sich selbst zustande. Und diesem folgt dann auch die Arbeit an sich. Denn ohne Fehler ist kein Mensch. Je mehr der Mensch sich zurückzieht, um Zwiesprache zu halten mit sich selbst, mit seinen Lastern und Begierden, desto eher sagt er diesen den Kampf an, weil ihn die innere Stimme warnet und mahnet, so er nur den Willen hat, diese innere Stimme in sich tönen zu lassen. Dann wird sie ihn auf jeden Fehler aufmerksam machen. Sie wird ihn anspornen zur bewussten Seelenarbeit. Sie wird ihn immer und immer wieder zur Selbstbetrachtung anhalten. Und er wird demütig werden, weil er sich selbst und seine Schwächen erkennt und jegliche Überheblichkeit aufgibt. Und durch solche Selbstbetrachtungen wird er innerlich reifen. Er wird die Schwächen der Mitmenschen verstehen lernen, weil er sie in sich selbst vorfindet. Und er wird um Kraft bitten für seine Umgestaltung, die er sehr wohl als notwendig erkennt und darum auch ernsthaft in Angriff nimmt. Die inneren Betrachtungen haben sehr großen, veredelnden Wert, weil der Mensch sich nun erst erkennen lernt und bewusst an sich arbeitet. Amen.